Hallo, herzlich willkommen zum Kinderwunsch-Podcast mit dem Namen Komm schon Baby. Mein Name ist Lea, ich bin 36 Jahre alt und ich habe richtig viel Erfahrung mit dem Thema Kinderwunsch. Ich plane circa 8 bis 10 Folgen von dem Kinderwunsch-Podcast zu machen. Das soll keine endlose Geschichte sein, weil es einfach ein paar Themenfelder gibt, ganz eventuell noch das ein oder andere Interview mit anderen Betroffenen. Aber irgendwann ist das Thema Kinderwunsch einfach ausgeschöpft und auserzählt. Und im allerbesten Fall hat das Thema Kinderwunsch ja auch irgendwann ein Happy End, wobei ich nicht immer das Kind am Ende meine, sondern einfach ein Happy End, so wie es dann einfach am Ende kommt, ist es auch gut. Ihr habt wahrscheinlich eingeschaltet, weil ihr betroffen seid in irgendeiner Form oder Angst habt, betroffen zu werden, mittendrin seid im Kinderwunsch oder ganz am Anfang. Ich weiß, dass ich selber ganz am Anfang auch viel im Internet gesucht habe, das ganze Netz leer gelesen habe, mir Blogs angeguckt habe ohne Ende, so viel auch auf YouTube, gibt es ja auch echt einiges an Kinderwunsch-Kanälen. Da hing ich echt oft ab und habe mir die Geschichten von allen möglichen Leuten reingezogen, was bedeutet, dass du nicht alleine bist. Ich war nicht alleine, du bist nicht alleine. Im Gegenteil, jedes siebte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Bloß kein Schwein redet darüber, weswegen man sich oft so alleine vorkommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dazu erzähle ich euch aber ein anderes Mal ein bisschen, dass in dem Moment, wo man selber damit anfängt und erzählt, ja, bei uns klappt es vielleicht nicht so einfach mit dem Kinderkriegen, fangen andere plötzlich auch an, sich zu öffnen. Aber wenn man schweigt, und ich verstehe sehr gut, warum man darüber schweigt, dann schweigen halt eben alle anderen auch. Wie gesagt, ich habe viel Erfahrung mit dem Thema. Ich habe viele Jahre Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung hinter mir, kann also einiges dazu erzählen. Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob ich euch jetzt so erzähle, was jetzt im Moment der Status quo bei mir ist. Und irgendwie habe ich so das Gefühl beim ersten Podcast oder bei der ersten Folge, nee, ich erzähle das im Moment nicht, was bei mir gerade so ansteht, sondern ich erzähle jetzt einfach mal von Anfang an so meinen Werdegang im Kinderwunsch und guck dann mal, wie weit ich sozusagen gehe. Es geht mir natürlich nicht nur um den Kinderwunsch an für sich, es soll in diesem Podcast vor allem darum gehen, was passiert, wenn dieser Kinderwunsch eben nicht in Erfüllung geht, was das für ein wahnsinnig langer, steiniger Weg sein kann. Und darüber möchte ich so ein bisschen erzählen. Speziell in dieser Folge dachte ich, ich erzähle mal etwas vom Anfang der Kinderwunschzeit, in der man ja irgendwie noch sehr naiv ist und frei, und was ja irgendwie am Anfang echt eine ganz coole Zeit ist, wenn man sich ein Kind wünscht und so sagt, ach, wir gehen jetzt mal ins Bett und dann werden wir bestimmt ganz schnell schwanger. Und nur so ganz langsam merkt, dass das nicht so einfach ist. Da erzähle ich einfach mal, wie das bei mir war. Ich gebe euch ein paar Tipps bzw. Gedanken, die ich hilfreich fand damals und jetzt heute auch noch. Und am Ende möchte ich euch ein bisschen was vorlesen aus meinem E-Book, das ich geschrieben habe. Das heißt genauso wie der Podcast Komm schon Baby. Und das gibt es bei Amazon zu kaufen. Tja, also Gründe gibt es wahrscheinlich viele, warum bei jemandem der Kinderwunsch auftaucht. Ob es jetzt irgendwie die Freunde sind, die alle Kinder kriegen, oder man in einem bestimmten Alter ist, oder man trifft die große Liebe und sagt, mit dem soll es irgendwie jetzt klappen, oder man wollte schon immer eine große Familie. Da gibt es ja irgendwie diverse Beweggründe. Bei mir war das so, dass ich schon sehr lange mit meinem Freund zusammen war, also schon über 10 Jahre. Und um die 30 war und das Gefühl hatte, ich brauche jetzt ich möchte unbedingt ein Kind bekommen, bis meine allerbeste Freundin abends mit mir beim Tapasessen war und gesagt hat, Lea, ich muss dir was erzählen, ich lass ab sofort die Pille weg und wir wollen jetzt ein Kind bekommen. Und das fand ich total richtig und cool und habe mich gefreut für sie und mitgefiebert und weiß auch noch, dass meine Freundin ziemlich genau 2 Monate später, beziehungsweise also im 2. Zyklus, dann auch sofort schwanger geworden ist. Die ist also extrem fruchtbar gewesen. Und ich weiß, dass das so ein bisschen der Startpunkt für mich war, dass ich so dachte, ey, wenn sie das kann, dann kann ich das doch jetzt auch wagen. Ich bin so lange mit meinem Freund zusammen, eigentlich will ich doch Kinder. Und irgendwie war es auch so ein bisschen so ein Freundinnen-Ding, dass ich so dachte, das wäre doch echt toll, wenn wir beide zusammen unser Kind kriegen würden. Das war natürlich nicht der einzige Grund. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass ich ungefähr zu der Zeit ein YouTube-Video gesehen habe mit Caroline Kebekus. Fand ich ganz lustig. Die hat so ein Video darüber gemacht. Da sagt sie so, naja, ich bin jetzt, ich glaube, sie sagt, sie ist 33 oder so. Ich kann doch jetzt kein Kind kriegen. Das ist doch viel zu früh. Ich würde mir ja voll den Körper ruinieren. Ich habe doch noch anderes vor. Und überhaupt ein Kind, das kriege ich vielleicht mit 44 oder so. Aber jetzt doch noch nicht, also in 10 Jahren. Und irgendwie erinnere ich mich, dass das Komische daran war, an diesem Video, dass ich eigentlich genau das gedacht habe, aber in dem Moment, wo ich so gehört habe, wie sie das vorgetragen hat, habe ich halt gemerkt, wie lächerlich das ist. Also 30 oder 32 oder 34, da ist man einfach kein Teenager mehr und da würde niemand sagen, bist du wahnsinnig, jetzt schwanger zu werden, sondern das ist eine ganz normale Zeit, um schwanger zu werden. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, viele Orte auf der Welt, wo das sogar schon ziemlich spät ist. Oder sogar Orte in Deutschland, wo das eher spät ist. Also ich war um die 30, hatte dieses Video gesehen, meine beste Freundin war schwanger, mein Freund war seit 10 Jahren mit mir zusammen und ich habe gesagt, ey, ich will doch auch ein Kind, warum nicht jetzt? Also haben wir losgelegt, weil mein Freund, der war eigentlich schon länger bereitet, der hatte das schon mehrfach irgendwie gesagt, hier, wie sieht es aus mit uns beiden, sollen wir nicht langsam mal loslegen? Und ich war eigentlich immer diejenige, die das ein bisschen abgetan hat, deswegen also in dem Moment, wo ich bereit war, war er es schon lange und ja, wir sind sozusagen in die Kinderwunschzeit gestartet. Und wie startet man? Man versucht, schwanger zu werden, indem man ganz normal erstmal miteinander ins Bett geht und vielleicht noch überhaupt nicht darüber nachdenken, was alles eintreffen muss, was alles sozusagen übereinstimmen muss, damit man schwanger wird, sondern man legt einfach mal los. Und ich erinnere mich, dass das eigentlich auch eine ganz coole Zeit war, in der ich allerdings so rückblickend gesehen sagen würde, da habe ich schon meinen ersten Fehler gemacht. Denn ich habe in dieser Zeit, als ich beschlossen habe, ey, lass uns schwanger werden, vielen Leuten davon erzählt, weil ich irgendwie mich so gefreut habe und dachte, das ist eine gute Idee und wir machen jetzt irgendwie den nächsten großen Step in unserem Leben und ich wollte, dass Leute einfach teilhaben an dieser Euphorie und sich mit mir freuen und so ein bisschen einfach wie bei meiner besten Freundin, die mir vorher gesagt hat, hey, wir wollen schwanger werden und ich habe so ein bisschen mitgefiebert und 2 Monate später kam dann das Ergebnis, hey, wir sind schwanger. Und so hatte ich mir das, glaube ich, bei mir auch vorgestellt und habe das deswegen relativ vielen Leuten erzählt. Und das ist ja auch eine Nachricht, über die sich immer alle freuen und dann wird einem Glück gewünscht und so weiter. Und im Nachhinein, wenn ich das sozusagen euch als allerersten Tipp geben darf, ich weiß natürlich nicht, an welchem Punkt ihr steht, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, seid ihr alle schon längst drüber über diesen Punkt. Trotzdem erzähle ich das nochmal. Ich würde das heute im Nachhinein anders machen. Ich würde nicht mehr jedem erzählen, dass ich plane, schwanger zu werden und ich glaube, ich würde das so machen, es gibt diese wie soll man sagen, so eine ungeschriebene Regel ja auch in der Schwangerschaft, dass man in den ersten 3 Monaten auch nicht jedem erzählt, dass man schwanger ist, weil eben in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft das Baby leicht noch verloren gehen kann, also abgehen kann. Und man ja auch nicht möchte, dass irgendwie jeder Pupsi-Arbeitskollege dann weiß, ach, die hat gerade ihr Kind verloren. Deswegen gibt es ja in der Schwangerschaft so die Regel, dass man so sagt, erzähl sozusagen in den ersten 3 Monaten nur den Leuten, dass du schwanger bist, denen du danach auch erzählen möchtest, dass du ein Kind verloren hast. Und so ähnlich würde ich das heute rückblickend auch machen. Erzähle doch nur den Leuten, dass du versuchst oder dass ihr versucht, ein Kind zu bekommen, die auch wissen dürfen, wenn es nicht klappt. Und ich glaube, damit reduziert sich die Anzahl der Leute, denen man das erzählt, schon erheblich. Ja, so viel dazu. Ich habe es nicht so gemacht und vielleicht gibt es ja da draußen noch den einen oder anderen, dieser Tipp helfen kann. Ja, also, das heißt, das nächste sozusagen, dem wir uns gewidmet haben, ist das Bett. Wir sind erstmal ohne Plan ins Bett gestiegen. 1, 2, 3, 4 Monate vielleicht. Ja, so ungefähr. Ich glaube, kein halbes Jahr. Dann habe ich mich mal so ein bisschen damit angefangen zu beschäftigen, wie wird man eigentlich schwanger? Da sollte man jetzt eigentlich denken, dass das jeder weiß. Offensichtlich klappt es ja auch oft genug, ohne dass man sich da jetzt nochmal informiert. Wir waren alle in der Schule, wir haben alle die Basics gelernt. Ich erzähle euch jetzt auch wirklich nichts über Bienchen und Blümchen. Aber ich würde euch trotzdem gerne nochmal erzählen, wie das mit dem Eisprung ist, beziehungsweise den Spermien. Und dass es einfach eine sehr, sehr kurze Zeitspanne ist, in denen sich das Ei und das Spermium treffen müssen. Das Ei, das ist sozusagen ja das erste, der erste Part, das Ei springt und überlebt dann 2 Tage. Die Spermien überleben im Körper. Ich glaube, das längste, was ich mal im Internet gelesen habe, sind 5 Tage, 2 bis 5 Tage, also lass es uns 3 sagen. Das heißt, in dieser Zeit müssen diese beiden Elemente aufeinandertreffen. Und wenn man sich das mal so bewusst wird, wie viele Tage der Monat hat und wie kurz diese Zeitspanne ist, dann denkt man doch so, wow, ganz schön viele Babys in der Welt dafür, dass es doch da, dass die zu einer bestimmten Zeitspanne zusammenkommen müssen. Ja, deswegen an dieser Stelle, ja, würde ich einfach raten, beschäftige dich mit deinem Zyklus. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Ganz interessant eigentlich, weil ich wusste, ja, wahrscheinlich aus dem Bio-Unterricht oder keine Ahnung, 28 Tage ist sozusagen der Durchschnittszyklus einer Frau. Und das bedeutet, wenn man das durch 2 teilt, ist der Eisprung, genau, 14 nach 2 Wochen, also 14 Tage Zyklusbeginn. Und das wäre dann sozusagen die beste Zeit für Verkehr. Und so erst nachdem ich mich so ein paar Monate beobachtet habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe eigentlich keinen Zyklus von 28 Tagen, sondern mein Zyklus dauert nur 24 Tage. Und wenn man das dann durch 2 teilt, ist man bei 12. Und ja, das kann schon was ausmachen, diese 2 Tage. Also glaubt mir, wir haben alles probiert. Täglich und alle 2 Tage und um den Zyklus, vor dem Zyklus, nach dem Zyklus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es daran gelegen hat. Also ich weiß, dass es daran nicht gelegen hat. Aber trotzdem soll das einfach nochmal eine Aufforderung sein für euch. Schaut euch nochmal ganz genau euren Zyklus an. Beobachtet euch selbst und euren Körper. Ich hatte außerdem noch irgendwann mir so einen Zyklus-Computer gekauft in der Apotheke für 100 Euro. Plus noch so Teststäbchen, tralala. Also das ist absoluter Schwachsinn meiner Meinung nach. Wenn man irgendwie ein ganz kleines bisschen sich in seinen eigenen Körper reinfühlen kann, dann merkst du einfach selber, wann dein Zyklus ist, wann der anfängt, wann der aufhört, wann dein Eisprung ist. Was ich da auch noch als Tipp geben kann, also man sagt ja immer, der erste Tag des Zykluses ist der erste Tag der Blutung. Und da habe ich irgendwann meine Krankenschwester gefragt, weil ich so ein bisschen wahnsinnig geworden bin, weil ich so dachte, okay, ist jetzt so ein bisschen Blut in der Unterhose, ist das jetzt schon der erste Zyklustag, tralala. Daraufhin hat sie mir eine sehr unemotionale und sehr einfache Antwort gegeben und hat gesagt, der erste Zyklustag ist der Tag, an dem es richtig blutet. So, das war eine eindeutige Aussage. Von da an wusste ich ganz genau, okay, das ist jetzt mein erster Zyklustag. Ich weiß, Leute, das ist jetzt vielleicht sehr detailliert, was ich erzähle, aber ich hoffe, das ist okay. Das ist einfach meiner Meinung nach so, dass man, je tiefer man sozusagen in diese Kinderwunschzeit rein eindringt, desto detaillierter betrachtet man manche Sachen und hört in seinen Körper rein. Und da sind solche Details einfach super wichtig. Und wenn ihr betroffen seid, dann wisst ihr das. Insofern, sorry, dass ich hier kein Blatt vor den Mund nehme. Ja, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist natürlich, dass das Sexleben sich ein bisschen verändert. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ich weiß, dass das am Anfang eigentlich eine ganz coole Sache war. Es hat sich sozusagen von Anfang an verändert, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt ein Kind machen, war das so, hat sich das sehr konspirativ angefühlt. Das war irgendwie, ja, wieder Anfang von was ganz Großem oder beziehungsweise von was ganz Kleinem. Das hat irgendwie uns echt gut verbunden und hatte irgendwie so eine ganz andere Dimension bekommen. Über die Monate ist das dann so ein bisschen mehr oder immer mehr zur Pflichtübung geworden. Das kann natürlich richtig, richtig anstrengend sein. Wahrscheinlich kennen das auch einige von euch, die jetzt zuhören. Ich fand vor allen Dingen schwierig, dass sozusagen man ins Bett gegangen ist und manchmal nicht so genau wusste, will der andere jetzt eigentlich wirklich oder ist es jetzt wirklich nur, dient es jetzt nur der Sache? Das fand ich echt manchmal so ein bisschen abturnend. Grundsätzlich kann ich aber sagen, wir haben es einfach mit Humor genommen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man da machen kann. Und trotzdem kommt es immer wieder zu doofen Situationen. Bei uns war das vor allen Dingen so, dass es so eine Zeit gab, ich würde sagen, so nachdem es ungefähr ein halbes Jahr nicht geklappt hat, dass wir so extrem dann meinen Zyklus beobachtet haben und uns dann auch sehr doll danach gerichtet haben. Und das habe ich von mehreren Paaren schon gehört, die in der Kinderwunschzeit sind, dass sie halt sich echt den Lebensablauf diktieren lassen vom Zyklus der Frau. Ich habe da viel Verständnis für, allerdings muss man so ein bisschen gucken, wenn diese Kinderwunschzeit über Jahre geht und das kann sehr, sehr leicht und schnell passieren, dann macht man sich da sehr abhängig von dieser Zyklusgeschichte und vergisst manchmal so ein bisschen das Leben, wie es eigentlich, also dass man eigentlich noch ein Leben hat und dass sich eigentlich nach anderen Dingen richten sollte. Ich weiß, dass wir damals so Sachen gemacht, also wir haben so Sachen gemacht, wie mein Freund hatte lange schon einen Skiurlaub geplant und als der da näher rückte, haben wir gemerkt, okay, das wird genau in die Zeit von meinem Eisprung fallen und deswegen bin ich dann tatsächlich irgendwohin, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, mit ihm in Skiurlaub gefahren, obwohl ich da überhaupt keine Lust drauf hatte, kein Interesse am Skifahren habe, hab da auf so einer Hütte gehockt, um sozusagen den Job zu erledigen. Und war da echt eine Woche total unglücklich und für ihn war es auch doof, weil ich eigentlich gar nicht da sein wollte und sowas würde ich im Nachhinein wirklich nicht mehr machen. Aber wie gesagt, ich kenne eine Menge Paare, die das auch so machen. Urlaube verschieben, Feste verschieben, hierhin, dahin fahren. Ich finde so eine Mittagspause, wo man mal sagt, heute sollten wir uns mal zu Hause treffen schnell. Das wäre ein guter Zeitpunkt, das kann ich total verstehen und würde ich auch immer wieder so machen. Aber ganze Urlaube verschieben, das würde ich heute nicht nochmal machen. Vor allen Dingen, wenn man dann 2 Wochen später merkt, okay, es hat wieder nicht geklappt und das war alles umsonst. Das ist sowieso das Frustrierendste, aber dazu erzähle ich euch in einer anderen Folge nochmal mehr. Ja, was gibt's sonst noch zu beachten, wenn man schwanger werden möchte? Wenn man in die Apotheke geht und sagt, hier, ich würde mich gerne irgendwie, muss ich irgendwas beachten? Dann ist das allererste, was alle immer rausschreien in der Apotheke oder auch die Frauenärzte, ist Folsäure, Folsäure, Folsäure. Das ist wichtig, in der Zeit schon vor dem Kinderwunsch zu nehmen, um sozusagen die Folsäure die Folsäureversorgung aufzustocken, ist es so, dass in Deutschland ein großer Teil der Bevölkerung unterversorgt ist mit Folsäure, interessanterweise. Und so eine Unterversorgung einer Schwangeren kann zu bestimmten Fehlbildungen beim Kind führen. Deswegen ist das wirklich absoluter Usus, dass man Kinderwunschfrauen und Schwangeren Folsäure verordnet. Das sind so kleine Pillen, die Hälfte von euch kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Die günstigen haben dann auch noch so eine, oder wahrscheinlich haben alle Verpackungen, so eine Frau mit so einem dicken, schwangeren Bauch drauf. Meine Frauenärztin hat damals so gesagt, nehmen Sie einfach diese Folsäure-Tabletten anstatt der Pille, so, und dann gewöhnen Sie sich dran, jeden Tag die regelmäßig zu schlucken. Das habe ich auch gemacht und ich weiß gar nicht so genau, wie ich das erklären soll, aber das hat mich irgendwann unglaublich frustriert, weil am Anfang denkt man so, hey cool, das ist das Beste für mein Baby, ich bereite mich vor und schluckt und schluckt und schluckt diese komischen Pillen und dann wird es aber nichts mit der Schwangerschaft und jeden Tag hatte ich irgendwie immer diese kleine Dose in der Hand mit dieser schwangeren, dicken Frau da drauf und bin aber selber einfach nicht schwanger geworden. Und das war irgendwann deprimierend, einfach weil man jeden Tag daran erinnert wird, dass man was für eine Schwangerschaft tut und die nicht eintritt. Also ich habe wahrscheinlich jahrelang diese Folsäure-Tabletten genommen. Irgendwann habe ich mal mit einer Apothekerin gesprochen. Ich habe auch zwischendurch wieder Pausen gemacht und es nicht genommen. Aber ich habe da mal mit einer Apothekerin gesprochen und die meinte irgendwie ganz, ganz pragmatisch zu mir, ach wissen Sie, ach sogar wenn Sie niemals Kinder bekommen, sein Folsäure-Depot so ein bisschen aufzufüllen ist auf jeden Fall gut, auch wenn es für Ihre Gesundheit selber einfach gut ist, dass da tun Sie was für Ihre Zellteilung. Und so habe ich das dann so ein bisschen versucht zu sehen. Also gar nicht mehr so sehr als Vorbereitung fürs Baby, sondern einfach, dass auch das für mich gar nicht so schlecht ist. Tja, und was kann ich euch noch sagen zu dieser ersten Zeit? Wahrscheinlich handelt es sich so um vielleicht, sage ich mal, das erste Jahr. Also man sagt ja grundsätzlich, dass man es ein Jahr versuchen sollte, dass also eine gesunde Frau in Verbindung mit einem gesunden Mann innerhalb von einem Jahr normalerweise, wenn sie jetzt, sage ich mal, im richtigen Alter sind, schwanger wird. Und dass, wenn das nicht passiert innerhalb dieses einen Jahres, dass man dann nachforschen sollte, woran es liegt. So war das bei uns auch und von diesem einen Jahr erzähle ich ja jetzt auch erstmal nur. Trotzdem wollte ich auch nochmal sagen, dass ich so ein bisschen finde, dieses eine Jahr, ja, wie soll ich sagen, also früher hat man es länger versucht. Da haben die Frauen irgendwie 1, 2, 3 Jahre, 5 Jahre versucht und vielleicht haben sie nach 6 Jahren ein Kind bekommen. Auf natürlichem Wege. Heute, finde ich, wird es schon relativ schnell nach einem Jahr, werden dann so medizinische Mittel angewandt und irgendwie fühlt man sich ja dann auch unter Druck und vor allen Dingen, wenn man jetzt, sage ich mal, schon 35 ist und ein Jahr versucht hat, dann denkt man ja auch nicht, ja, ich versuche es jetzt noch 10 Jahre lang. Trotzdem finde ich, also ich kann mir vorstellen, dass so das ein oder andere Baby schon noch geboren worden wäre, auch ohne medizinische Unterstützung, wenn man sich dann doch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Ja, so viel nur dazu. Also um irgendwie, ich weiß, Geduld ist echt ein großes Thema in der Kinderwunschzeit. Aber ich finde, dieses Jahr muss auch nicht unbedingt jetzt die Wahnsinnsgrenze sein. Allerdings, ich sag mal, wenn jetzt so eine 37-jährige Frau sagt, ich möchte schwanger werden, dann sollte man natürlich auch jetzt nicht mehr mega viel Zeit verplempern. Das verstehe ich auch. Aber ich habe viele Frauen getroffen, die irgendwann doch noch schwanger geworden sind und zwar ohne medizinische Hilfe, ja, wo vielleicht der ein oder andere Arzt schon gerne früher eingegriffen hätte. Das nochmal so dazu. Und als allerletztes wollte ich euch noch was mitgeben, was mich eigentlich auch erst sehr viel später in der Kinderwunschzeit erreicht hat, dann als ich schon mit Psychologen und Therapeuten gesprochen habe. Und zwar ist das der Tipp, der einem dann oft gegeben wird, nämlich, dass man mal darüber nachdenken soll, wie eigentlich das Leben ohne Kinder aussehen würde. Also, dass man sich sozusagen einen Plan B machen soll. Das wird sozusagen vielen Frauen gesagt, die total zermürbt nach irgendwie 4 Jahren Kinderwunschbehandlung in die Praxis kommen und Hilfe suchen. Und Eigentlich finde ich, das ist ein Tipp, den man sich schon viel, viel früher zu Herzen nehmen könnte, nämlich eigentlich am Anfang der Kinderwunschzeit. Weil ich habe die Erfahrung gemacht und das habe ich auch ganz bei vielen Freundinnen bei mir beobachtet. Also Freundinnen sage ich jetzt, das sind Frauen, die ich durch die Kinderwunschzeit getroffen habe und die irgendwie Freundinnen geworden sind, dass man sehr, sehr scheuklappenmäßig unterwegs ist, je länger die Kinderwunschzeit dauert. Das heißt, je mehr Jahre vergehen, desto mehr habe ich dieses Ziel vor Augen, desto mehr denke ich, ich will ein Kind und nichts anderes kann mich jemals wieder glücklich machen. Das ist das Wichtigste, was in meinem Leben jetzt passieren muss. So. Und das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube, dass man, wenn man am Anfang der Kinderwunschzeit ist und sich bewusst macht, ey, was wäre eigentlich, wenn ich kein Kind kriege? Und sich einfach nochmal überlegt, was könnte ich dann, und das ist ja nun mal echt so, für coole Sachen, andere Sachen machen, die auch irgendwie mein Leben bereichern. Wofür hätte ich mehr Zeit? Was würde mich auch noch glücklich machen? Also das, glaube ich, ist gar nicht so dumm, sich das vorher mal bewusst zu machen, weil wie gesagt, je länger man dann rennt in diesem Kinderwunschrennen, desto weniger weit ist der Horizont und desto fixierter ist man und kann sich gar nicht mehr vielleicht erinnern, was einen früher ausgemacht hat, welche Träume und welche Wünsche man hatte und was das Leben eigentlich auch noch lebenswert macht. Ja, wie gesagt, eigentlich ein Therapeutentipp, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist. Und von mir aber der Tipp, Leute, denkt doch jetzt schon mal darüber nach. Das war's auch schon. Ich gucke nochmal hier auf meine Notizen. Ach so, ja, das ist auch noch ein kleiner Tipp. Ich weiß gar nicht, ob ihr so viele Tipps überhaupt wollt, aber ich habe ja auch viel von mir einfach erzählt. Was ich zum Beispiel nämlich auch nicht gemacht habe, ist, dass ich irgendwelche Kindersachen gekauft habe. Also irgendwelche kleinen, süßen Babybodies oder Strümpfchen und Schüchen. Obwohl ich natürlich da irgendwie schon manchmal im Geschäft sehnsuchtsvoll drüber gestreichelt habe, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe krasserweise echt mal eine Frau getroffen, die das noch viel weiter getrieben hat. Die hat nicht nur Bodies gekauft, sondern ein ganzes Kinderzimmer eingerichtet. Und dann viele Jahre auf ein Kind gewartet, was nicht gekommen ist. Ja, das, ich würde davor warnen. Ich finde das ganz schrecklich deprimierend. Also man wird oft genug als Kinderlose daran erinnert, jeden Tag auf der Straße, dass andere Leute Kinder haben oder dass es Kinder gibt. Und wenn man dann zu Hause ist, finde ich, und dann ein eingerichtetes Kinderzimmer leer vor einem steht, das ist schon ziemlich heftig. Deswegen wäre jetzt mein Tipp an euch, haltet euch zurück. Auf der anderen Seite ist jeder anders und vielleicht gibt es Leute, die sagen, ey, wenn ich die kleinen süßen Bodies kaufe, dann kommt das Baby irgendwann schon hinterher. Und vielleicht ist das ja auch so. Da will ich nicht drüber urteilen, jeder glaubt an andere Sachen. Das wollte ich nur noch mal erzählen, dass ich das halt echt vermieden habe. So, dann würde ich jetzt, wie schon angekündigt, einen ganz kleinen Teil aus dem ersten Kapitel meines Buches Komm schon, Baby, vorlesen und ich hoffe, das gefällt euch. Als wir vor 2 Jahren beschlossen, ein Kind zu bekommen, veränderte sich die Art, wie wir miteinander schliefen, von einer Sekunde auf die andere. Ohne dass wir uns abgesprochen hätten, bekam Sex etwas seltsam Feierliches. Wir versuchten plötzlich, es möglichst ästhetisch und nicht mehr so wild zu machen, mit viel Liebe und wenig Gier, so als würde das Kind, das wir gerade zeugten, bereits neben dem Bett stehen und zuschauen. Weder Boris noch ich hatten zu diesem Zeitpunkt eine wirkliche Ahnung davon, wie eine Schwangerschaft zustande kommt. Im Gegenteil, jahrelang hatten wir uns immer nur damit beschäftigt, wie man nicht schwanger wird. Naiverweise dachten wir, sobald man aufhörte, eine Schwangerschaft zu verhindern, würde diese sofort eintreten. Über fruchtbare Tage, Eisprünge und die Halbwertszeit von Spermien wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht viel. Nach dem ersten Mal ohne Verhütung fühlte ich mich sofort ziemlich schwanger. Ein großartiges Gefühl. Und nur zur Sicherheit oder zum Spaß machten wir es jeden Tag. Wir wussten schließlich nicht, wie lange wir noch so frei sein würden, jetzt, wo das Baby bald kommen würde. Aber ich war nach diesem ersten Mal nicht schwanger und auch nicht nach dem zweiten, dritten und vierten Mal. Wir versuchten es über ein Jahr lang, es passierte nichts. Die Babys der anderen kamen schleichend. Die ersten waren Zufälle, Unfälle, manchmal noch ein Versehen. Sie wurden aber auch nicht mehr abgetrieben. Dann kamen die geplanten, erst hier eins, dort eins, dann wurden es immer mehr. Plötzlich waren wir alle 30. Innerhalb eines Jahres kippte die Waage. Wer jetzt noch kein Kind oder wenigstens einen dicken Bauch hatte, war plötzlich in der Minderheit. Und weil das so war und ich es einfach nicht besser wusste, erzählte ich, dass wir jetzt auch ein Kind planten. Ich erzählte es nicht jedem, nur hier und da, wenn ich mich gerade danach fühlte oder es eben passte. Dass ich diese Offenheit irgendwann bitter bereuen würde, ahnte ich damals nicht. Ich war eben eine blutige Anfängerin. Die allerersten negativen Schwangerschaftstests waren damals weder wirklich enttäuschend noch frustrierend. Ja, wir hatten beschlossen, ein Kind zu bekommen, aber dieses Kind ließ eben noch ein bisschen auf sich warten und das war okay so. Es fühlte sich dadurch sogar irgendwie durchdachter an. Weniger Hals über Kopf und außerdem hatten wir ja noch so viel Zeit. Ich war schließlich gerade mal 30. Für die Schwangerschaftstests gab ich trotzdem sehr viel Geld aus. Ich kaufte nur die teuersten, die aus der Apotheke. Mit viel Hartplastik um den Teststreifen und im zarten Hellblau. Es sollte sich schließlich nicht billig anfühlen, wenn ich demnächst mit einem dieser Tests in der Hand auf unserer Toilette sitzen und begreifen würde, dass sich unser Leben für immer verändern würde. Heute kaufe ich preisbewusster ein. Im Internet kann man die Tests im 10er-Pack bestellen. Dünne Papierstreifen ohne Schnickschnack. Ich habe gelernt, dass es egal ist, wie viel Geld ich ausgebe. Das Ergebnis wird dadurch nicht beeinflusst. Es bleibt immer gleich ein einsamer rosafarbener Streifen im ansonsten jungfräulich weißen Kontrollfeld. Ja, das war ein ganz kleiner Teil von meinem E-Book Komm schon Baby. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, was ich euch vorher erzählt habe, hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr hört auch in die nächsten Folgen rein. Und damit würde ich mich verabschieden mit einem allerletzten kleinen und aber meiner Meinung nach allerwichtigsten Tipp in der Kinderwunschzeit. Leute, vergesst nebenbei nicht zu leben. Macht's gut, eure Lea.